Das sind unsere Schlagzeilen. Brand in Düdinghausen, Zwergenrätsel endet Samstag und Intercomata erobert Platz 3. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Die nächste Sitzung des Ortsrates Steierberg tagt morgen um 18 Uhr im Sitzungssaal der Langenstraße 21 in Steierberg. Unter anderem wird über den Rückbau des Kinderspielplatzes Silberberger Straße beschlossen. Allgemeine Ortschaftsangelegenheiten sowie Bürgeranfragen werden ebenfalls diskutiert. Am kommenden Samstag endet das diesjährige Zwergenrätsel der Fördergemeinschaft Hoya. Die Rätselfrage in diesem Jahr lautet: Was haben die Zwerge in den geheimnisvollen Holzkoffer gepackt? In über 30 Geschäften befinden sich Zwergenfiguren mit den Lösungsbuchstaben um den Hals, so Marianne Wehr vom Arbeitskreis Weihnachtsmarkt. Man kann ein Los kaufen. Das Los kostet 1 Euro. Der Erlös des Rätsels, gleich vorweg genommen, geht zugunsten der Stiftung Martinskirche. Abzugeben ist das Rätselkärtchen einmal zum Beispiel bei der Hütte in der Leichstraße. Dort werden die Lose gesammelt und werden dann der Verlosung zugeführt, die stattfindet am 6., dem Sonntag, um 17 Uhr in der Martinskirche. Und gewinnen kann man allerlei wunderbare Dinge. Zu einem Wohnungsbrand musste die Feuerwehr, die Polizei und der Rettungsdienst Düdinghausen am Samstagabend ausrücken. Die Bewohner hatten Rauch gerochen und in einem Raum einen Entstehungsbrand bemerkt. Sie versuchten mit einem Feuerlöscher das Feuer zu löschen und riefen die Feuerwehr. Diese setzte die Brandbekämpfung fort. Das Feuer konnte nach kurzer Zeit gelöscht werden. Der Sachschaden liegt mindestens im fünfstelligen Bereich. Zur Brandursache haben Brandermittler der Polizei Ermittlungen aufgenommen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. In der Fußball-Kreisliga konnten am Wochenende aufgrund der Platz- und Wetterverhältnisse lediglich 4 der 8 anstehenden Partien ausgetragen werden. Am Sonntag sicherte sich Intercomata Nienburg mit einem 1:0 Auswärtserfolg in Lese vorerst Tabellenplatz 3. Trainer Roland Fiedler war zufrieden. TuS Lese hatte anscheinend auch einen heiden Respekt. Sie haben sich tief zurückgezogen, tief reingestellt, wollten mit langen Bällen operieren. Und der Sieg ist in Ordnung, hätte vielleicht auch 1-2 Tore höher ausfallen können. Ein bisschen Glück. Weiterhin gab es folgende Ergebnisse: Steierberg-Loccum 2:2, Rehburg schlägt Stöckse deutlich mit 4:0 und Kreuzkrug-Hüddesdorf gelingt ein 2:1 Auswärtserfolg in Rodewald. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.